Es geht schneller als gedacht weiter mit Rainers Fick-Roman auf Wegen des Lebens. Ich muss hier noch eine Entschuldigung ins Internet neischüren. Ich habe in der ersten Folge fälschlicherweise von auf den Wegen des Lebens gesprochen. Es sind aber nicht die Wege des Lebens, sondern nur Wege des Lebens. Nachdem wir uns im Prolog kurz ein Bild davon machen konnten, um was es im Winklerschen Schundroman geht, kriegen wir jetzt im Kapitel 1, seine erste Frau, wohl schon den ersten Sex der Geschichte. Zumindest lässt der Kapitaltitel dies vermuten. Aber meddeln wir uns einfach das ganze Kapitel rein. Kapitel 1. Seine erste Frau. Es ist heiß und gerade deshalb sitzt Rainer nur mit einem Shirt am PC. Normalerweise mag er es nicht, halbnackt herumzusitzen, aber bei 35 Grad im Schatten war ihm jede Abkühlung willkommen. Besonders, da sein Arbeitszimmer, in dem er saß, direkt unter dem Dach war und das alte Haus keine besonders gute Isolierung bot. Gerade war eine frische Brise am Wehen und da sämtliche Fenster und Türen offen waren, konnte er die Abkühlung genesen. Unser Geschichtenrainer sitzt im Sommer in seinem Schanzenarbeitszimmer im Durchzug seiner Durchlüftung und hat sein Shirt ausgezogen, weil es mit 35 Grad, im Schatten wohlgemerkt, viel zu warm ist. Aber eigentlich wäre das etwas, was Rainerle nie tun würde. Also sein Shirt ausziehen. Er hatte den Kopf zurückgelegt und die Augen geschlossen. Er brauchte eine kleine Pause. Es war angenehm, die Vögel waren zu hören und es war außer dem Wind und den Blättern nur das Gezwitscher zu hören. Ein guter Tag. Sonntag mochte er sowieso besonders gerne. Nicht, dass er nicht genug Arbeit hatte. Als Schriftsteller war man bei jeder Gelegenheit am Schreiben. Das Piepsen seines Handys ließ die Stille aber schnell Vergangenheit sein. Er schlug die Augen auf. Das Business eines Schriftstellers ist beinahe so anstrengend wie das eines YouTubers. Selbst am Sonntag muss Rainer arbeiten und er kann sich nur kurz eine kleine Pause gönnen. Das vermaledeite Selbstbildnis des Autors, das er natürlich auf seine Hauptfigur, seinen Namensvetter, überträgt. Er, der große Unterhaltungskünstler, arbeitet so viel, mehr als all die anderen tatsächlich. Viel Arbeit heißt schließlich auch guter Kredit in der Gesellschaft, aber wer stört denn jetzt da am Telefon? Ohne seine Position zu verändern, nahm er das Telefon vom Schreibtisch und drückte auf Annehmen. Hallo? Hi Rainer, war cool gestern. Was machst du heute noch? Ich hatte eigentlich vor, mein Buch weiterzuschreiben. Nachdem ihr mich gestern entführt habt, konnte ich es nicht fertig schreiben. Wir dich entführt? Der war gut. Ich bin jedenfalls fast fertig und mein Verleger meinte, er will einen Abgabetermin haben. Daher wollte ich schauen, bis wann ich fertig bin. Schade, dann hast du vermutlich keine Zeit, dich heute Abend zu treffen. Nein, eigentlich nicht. Irgendein Gumbel oder so unterbricht Rainer beim Begehren seiner wohlverdienten Schaffenspause. Es wird ein bisschen geplänkelt, Rainer wurde am Vortag wohl entführt, aber der Gesprächspartner streitet das ab. Dann will er irgendwas mit Rainer unternehmen, aber der hat, busy wie er ist, keine Zeit für sein Gumbel. Er muss ja schließlich sein Buch weiterschreiben. Der Geschichtenrainer hat auch hier einen unfassbar hohen Stand beim Verlag. Denn nicht der Verlag macht dem Autoren den Abgabetermin für sein Skript, sondern Rainer kann sich selbst aussuchen, wann er es abgibt. Er gibt den Abgabetermin vor, fast wie ein gewisser selbstständiger Schichtarbeiter, der sich selbst aussuchen kann, ob er Etzaler pro Stunde 10 oder 50 Euro verdient. Er überlegte kurz. Wart mal, hast du noch was zum Grillen zu Hause? Es wurde still in der Leitung und dann hörte man ein Geräusch, als ob die Tür aufging. Ja, ein wenig, warum? Ach, nur so. Ich wollte, solange es noch warm ist, eine kleine Grillparty geben. Der Pool ist ja auch noch warm, da könnte man sich schön abkühlen. Er überlegte wieder. Er hätte Sophie einladen können, dazu Mike und vielleicht noch Hans. Sag mal, wie kommst du mittlerweile mit Mike klar? Naja, es geht. Wir vertragen uns wieder, obwohl es noch unangenehm ist, ihn zu sehen, nach unserer Trennung. Verstehe ich. Ich würde dich, Mike, Hans und Sophie einladen, heute Abend zum Grillen. Das heißt, falls du Lust hast. Klar, ich organisiere das. Du musst ja noch arbeiten. Ciao! Unser Protagonist hat doch jetzt wohl ganz plötzlich Zeit, was zu unternehmen, und er würde gerne mit seinem Gesprächspartner, dem Ex-Freund des Gesprächspartners Mike, irgendeinem Hans und einer Sophie grillen. Natürlich bei sich in der Schanze. Außerdem könnte man dann noch im Pool chillen. Da es noch warm ist und das Poolwasser auch warm ist, kann man sich im Pool abkühlen. Klingt komisch, ist aber so. Weil Rainer so busy ist, übernimmt sein Gumbel dann die Organisation des kleinen Grillabends. Das Telefongespräch ist vorbei und dem Leser wurde bis jetzt noch nicht vorgestellt, mit wem der Schriftsteller telefoniert hat. Es gab ein Besetzzeichen. Johann hatte aufgelegt. Er schüttelte den Kopf. Wenn es ums Feiern ging, konnte niemand Johann aufhalten. Er grinste und erinnerte sich, als er ihm versucht hatte, ihm eine Geburtstagsparty zu schmeißen. Tja, Johann ist eben einfach Johann. Aber jetzt hatte er keine Uhrzeit. Er überlegte kurz. Egal, Johann würde ihn sicher anrufen oder zumindest eine Nachricht schreiben, wann sie auftauchen würden. Kurz dachte er an Sophie. Er kannte sie, seit sie Kinder waren. Unmotiviert sah er auf den Bildschirm und machte sich ans Schreiben. Es war 11:15, noch er schätzte mindestens 5 Stunden, bis es zum Grillen würde er haben. Die Zeit verging und nach etwa 1 Stunde stellte er fest, dass er seit mehr als 10 Minuten den gleichen Satz wiederholt korrigiert hatte. Sein Handy machte einen Pieps und er sah auf das Display. Das musste eine von Johann sein. Er tippte darauf, dass sich das Display einschaltete. Er hatte recht, die Nachricht war von John. Ah, der Telefongesprächspartner heißt wohl Johann. Gut, dass man das auch mal erfährt. Was für ein Typ Johann ist, teast Autor Rainer zwar an, aber die Ausführung des Charakters bleibt er schuldig. Denn warum sollte der Leser wissen, um wen es sich handelt? Man erfährt nur, dass Johann wohl eine Partysau ist. Das erinnert mich an die Beschreibung von New York im Raumschiff 51, die der Autor ebenfalls nicht beschrieben hat. New York sei in der Zukunft nur so, wie man es aus den ganzen Filmen kennt. Was auch sonst. Zumindest weiß man, oder kann man aber erahnen, dass Johann ein Gumbel ist und die ominöse Sophie, die Rainer ebenfalls zum Grillen einladen will, eine Bekannte von Kindesbeinen auf. In seinem Job ist unser Protagonist aktuell unmotiviert. Er korrigiert sogar 10 Minuten an einem einzigen Satz. Ich meine, es wäre ja schön, wenn unser Fettoger vom Schauerberg auch nur 10 Sekunden in die Korrigation eines Satzes fließen lassen würde. Aber sein alter Ego der Geschichte hat wohl einen höheren IQ in deutscher Sprache. Hi Rainer, Sophie meinte, sie könnte leider nicht, da sie morgen sehr früh im Kindergarten sein muss. Mike kann auch nicht, weil er und seine Freundin am Dienstag in Urlaub fahren und deswegen morgen den ganzen Tag letzte Besorgungen machen müssen. Hans meinte allerdings, er würde gerne kommen, könne aber erst ab 17 Uhr da sein. Ich selbst würde deswegen auch erst so kurz vorher kommen. Ist das in Ordnung oder verschieben wir es doch erstmal? Rainer war enttäuscht. Er wollte eigentlich nur wegen Sophie grillen, aber dass sie morgen ja arbeiten müsse, hatte er nicht bedacht. Entsucht tippte er eine Antwort. Oh oh, es hagelt Absagen. Johann schreibt unserem Rainer, dass Sophie nicht kann, da sie morgen arbeiten müsste, und Mike ist ebenfalls unpässlich. Um 17 Uhr könnte lediglich Hans kommen und Johann natürlich auch. Für den Leser stellt sich natürlich die Frage, wie früh Sophie im Kindergarten auf der Matte stehen muss und warum sie nicht zumindest zum Grillen vorbeikommen könnte, selbst wenn sie um 20 Uhr oder so wieder weg ist. Die andere Frage ist, was Autor Rainer sich unter Grillfesten vorstellt, und irgendwie graut's mir, dass es für ihn in einer Orgie enden müsste. Schließlich ist der Protagonist enttäuscht, dass Sophie nicht kann, er wollte es ja nur für sie stattfinden lassen tatsächlich. Du, lass es uns dann verschieben. Es macht keinen Sinn zu dritt, außerdem musst du doch morgen auch arbeiten, oder? Du weißt genau, was passiert, wenn nur du, Hans und ich zusammen grillen. Egal, wie wäre es nächste Woche? Dann kann ich selbst auch was zum Grillen besorgen. Wir sehen uns ja auch am Mittwoch schon wieder für den Saunaabend. Einen schönen Sonntag dir. PS, ich hoffe, du bist nicht sauer. Geschichtenreiner schlägt dann vor, das Grillgelage zu verschieben, da das zu dritt keinen Sinn mache. Warum auch immer, was am Ende daran hinderlich ist, zu dritt zu grillen, erschließt sich mir nicht. Außerdem will er es verschieben, da Johann ja wisse, wie sowas endet, wenn er, Hans und Rainer alleine sind. Der Leser erfährt leider nicht, wie so etwas enden würde. Ich denke aber, dass jeder sich das nach der Lektüre mindestens einer Rainer-Winkler-Geschichte vorstellen kann. Er schickte die Nachricht ab und stöhnte enttäuscht. Er sah aus dem Fenster. Es war immer noch heiß. Er war trotz der immer wieder aufkommenden Brise und der dürftigen Bekleidung nass geschwitzt. Er starrte wieder auf den Bildschirm, aber nach etwa 10 Minuten merkte er, dass es im Moment keinen Sinn hatte. Es war wichtig in diesem Beruf, seine Grenzen zu kennen. Sonst konnte man ein wirklich gutes Buch schnell an die Wand fahren. Er hörte ein Auto, das wohl vor seiner Einfahrt anhielt. Erst kurz darauf fuhr es wieder weiter. Er seufzte. Normalerweise durfte niemand hier vorbeifahren, es sei denn, er sei Anwohner. An dieser Stelle kann der Leser noch etwas über den Beruf der Schriftstellerei lernen, mit der unser Autor Rainerle sich so gut auskennt. Man muss in diesem Beruf seine Grenzen kennen, weil man ein gutes Buch sonst schnell ruinieren könnte. Was für ein Schwachsinn das ist, müsste selbst Menschen mit niedrigem IQ in Schriftstellern auffallen. Nur für den Winkler scheint das brutal schlüssig zu sein. Wie auch immer, irgendwer fährt jetzt in Rainers Haus vor und unser Protagonist hofft scheinbar darauf, dass die betreffende Person bei ihm aussteigt, so wie der Emskirchener Speckbeppo tagtäglich hofft, dass Hader diejenigen sind, die vor seinem Tor stehen.

Aber ganz schnell kommt er, weil sein erstes Mal einfach zu geil für ihn ist. Aber immerhin spürt er, wie erregt sie war, und scheinbar war sie mordsmäßig erregt, weil ihre Erregung sich direkt nach der Ejakulation auf unseren Protagonisten überträgt. Und eigentlich wollte ich Rainer loben, dass er über mehrere Seiten geschafft hat, den personalen Erzähler anzuwenden. Und zwar stringent, durchgängig. Also mir wäre jetzt nicht irgendwie ein Erzählperspektivenwechsel aufgefallen. Aber der letzte Satz des Kapitels zerstört jegliches Lob. Er kann den auktorialen Erzähler einfach nicht sein lassen. So, das war's zum Glück mit dem ersten Kapital. Ich bin ein wenig erleichtert, dass hier so wenig Sex drin vorkam und man sich ein wenig auf die Dubiositäten konzentrieren konnte, die Rainer, also unser mädelfränkischer Autor, so in seine Texte einbaut. Schreibt mir mal in die Kommentare, was eure Gedanken zu diesem ersten Kapital sind. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Sayonara, Matane.